Silbeneis, Lösung. Baum, Buch, Blau, Biss, Saft, Schön, Sechs, Sie, So, Stift, Als, Auf, Aus, Da, Drei, Du, Die, Das, Der, Eis.